Papier steht's wie Brüder. Doch in Wahrheit bist du nur ein mieser Lügner. Bei den Bullen kannst du singen wie der Vogel auf dem Ast. Alle anderen können einfahren, Hauptsache du musst niemals in den Knast. Wir linken Fotzen, wir linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Wir linken Fotzen, wir linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Dann kommt in Haft. Und du blöde Schlampe hast ihm Hoffnungen gemacht. Jetzt kann jeder ran, ran an den Speck. Für mich bist du nur der allerletzte Dreck. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Profitieren, profilieren und nie was riskieren. Ganz vorne referieren, doch ganz hinten rebellieren. Du bist mehr Schein als Sein, um es beim Namen zu nennen. Und eins werden wir den Streu vom Weizen trennen. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Unter meinem Nagel und Kraut in meinem Garten. Im Kopf hast du nur Stroh, ein Charakter wie ein Bahnhofsklo. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Bei eurem Anblick kann man ja nur kotzen. Ihr linken Fotzen. Ihr linken Fotzen.